Ach, ist das komisch. Guck bloß mal. Wir befinden uns doch jetzt im Jahre 1938. Vergiss das nicht, Anne. Oh, Susan. Ein gutes Jahr für alle. Hoffentlich auch für uns. Schau mal, was ist das denn? So etwas nimmt man einen Stier. Das ist ein Bambusgerüst. So leicht, dass es ein kräftiger junger Mann noch gut tragen kann. In den Bambusrohren ist aller möglicher Feuerwerkskram. Eine ganz alte Sitte ist das. Ich glaube, schon seit den Inkas. Azteken. Natürlich Azteken. Wir sind ja hier in Mexiko. Noch nie in meinem Leben bin ich so vergnügt gewesen. Ein verwirrendes Bild. Und das geht so weiter, nicht? Die ganze Nacht. Ich meine jetzt unsere Reise. Oh, ich habe Reisechecks genug für unser ganzes Leben. Amüsier dich nur. Vergiss alles. Finden werden sie uns nie. Wirklich nie? Nie. Ach, Mann, ich kann es noch gar nicht glauben, dass wir wirklich hier sind, im 20. Jahrhundert. Komm, lass uns mitfeiern. Erst mal einen Drink. Da drüben, da ist ein nettes Café. Ja. Roger, guck mal, dieser Mann da drin. Das hat nichts zu bedeuten, keine Angst. Aber ich habe ihn schon heute Vormittag auf der Plaza gesehen. Sieh einfach nicht hin, geh weiter. Wir dürfen nicht auffallen. Wir müssen uns benehmen wie 1938. Aber glaubst du nicht, er könnte zu den Spürhunden gehören? Sie können uns nicht gefolgt sein. Er kann uns doch unmöglich über 200 Jahre zurückverfolgt haben, nicht wahr? Nimm dich um Himmels Willen zusammen. Weißt du was? Wir gehen jetzt einfach hinein in das Café. Du brauchst jetzt eine kleine Stärkung. Und wenn wir direkt unter seinen Augen etwas trinken, werden wir sicher seinen Verdacht zerstreuen, wenn er der ist, den du in ihm vermutest. Nein, das kann ich nicht. Komm, wir müssen es wagen. Komm jetzt. Und vergiss nicht, du heißt Susan und ich heiße Bill. Ja, zu David habe ich gesagt. David, das ist einfach lächerlich. Komm, hier, setz dich, Susan. Susan, was ist... Was los? Träumst du? Wo sind wir überhaupt? Wer sind wir? Und vor was fürchten wir uns so? Anne, was hast du? Ich muss mich zusammennehmen. Durchhalten. Aber wo sind wir denn? Wer sind wir? Wann sind wir? Also ganz von vorn. Mein Name ist Anne Kristen. Mein Mann heißt Roger. Und wir wurden beide im Jahre 2125 geboren. Im Jahre des Herrn. In eine böse Welt. Zukunft nennen die Menschen hier unsere Welt. Eine Welt, die auf einem schmalen Grat tanzt. Zwischen Bahnwitz und radioaktiver Glut. Auf einem schmalen Grat zwischen Abgründen. Und keine Hoffnung auf Flucht. Bis mich René anrief. Ja, hallo? Anne, bist du's? Hier spricht René. Ach, guten Tag, René. Tag. Du, hast du schon gehört? Ich meine, von der Gesellschaft für Reisen in die Zeit. Nein, was ist das? Na, stell dir vor, Ausflüge ins Rom des Jahres 21 vor Christi Geburt oder nach Waterloo 1815, direkt aufs Schlachtfeld. Ach, René, du machst Witze. Aber nein doch. Clinton Smith ist heute früh nach Philadelphia ins Jahr 1776 abgereist. Reisen in die Zeit GmbH arrangiert alles. Boah, kostet natürlich eine Kleinigkeit, aber denk mal, dafür kannst du mit eigenen Augen Karthago brennen sehen. Oder wie Moses durchs Rote Meer zieht. Oder du kannst bei der Uraufführung des Hamlet dabei sein. Oder bei Lenins Ankunft in Petersburg. War die Anzeige nicht bei deiner Post? Ich habe noch nicht nachgesehen. Warte mal. Ja. Ach, Rom und die Borgias. Die Gebrüder Wright bei Kitty Hawk. Na also. Reisen in die Zeit GmbH kleidet sie zeitgemäß ein und reiht sie in die Zuschauermenge bei der Ermordung Cäsars oder Lincolns. Ja, klasse. Wir garantieren Ihnen die Beherrschung der benötigten Sprache. Sie können sich frei und ohne jede Schwierigkeit in jeder Zivilisation in jedem Jahr bewegen. Latein, Griechisch, die frühere amerikanische Umgangssprache, alles kein Problem. Toll. Wechseln Sie im Urlaub nicht nur den Ort, sondern auch die Zeit. Ja, Tom und ich wollen morgen ins Jahr 1492 abreisen. Sie treffen alle Vorbereitungen, damit Tom mit Columbus segeln kann. Fantastisch, was? Ja, aber was sagt denn die Regierung zu diesen Reisen in die Zeit? Och, die Polizei passt natürlich auf. Jeder muss zur Sicherheit sein Haus und all sein Hab und Gut verpfänden, um seine Rückkehr zu garantieren. Schon damit sich keiner dem Militärdienst entzieht. Schließlich haben wir ja Krieg. Ja, der Krieg. Der schreckliche Krieg. Flucht gibt es da wohl keine. Er muss ein Jäger sein. Unsinn, Susan. Diese Menge Zigarettenpäckchen und all die Flaschen. William, weißt du noch, wie wir in den ersten Tagen in New York alles gekauft haben, was uns vor Augen kam, wie im Rausch, bevor wir heimlich nach Mexiko weiterflogen? Und wie er uns fixiert. Er muss einer von denen sein. Setz dich bequemer hin, so wie die anderen hier sitzen. Es muss aussehen, als hättest du dein Lebtag diese Mode getragen. Wir hätten nicht versuchen dürfen zu fliehen. Mein Gott, er kommt herüber zu uns. Lass mich für uns beide sprechen. Ja. Rothschild Christen, Sie haben Ihre Hosenbeine nicht hochgezogen, als Sie sich setzten. Ich heiße nicht Chrysler. Sie müssen mich verwechseln. Christen. Ich heiße William Travis. Und ich möchte wirklich wissen, was Sie meine Hosenbeine angehen. Verzeihen Sie, wollen wir einmal annehmen, ich habe Sie erkannt, weil Sie Ihre Hosenbeine nicht hochgezogen haben. Hier tut das jeder. Sonst beuteln die Hosen nämlich an den Knien aus. Ich habe eine weite Reise hinter mir, Mr. Travis. Und ich sehne mich nach Gesellschaft. Mein Name ist Sims. Sehr bedauerlich, Mr. Sims, dass Sie sich einsam fühlen. Aber wir sind sehr müde. Und morgen früh wollen wir weiter nach Acapulco. Reizender Ort. Ich komme gerade von dort. Hatte mich da noch ein paar Bekannten umgesehen. Sie müssen hier irgendwo in der Nähe sein. Ich werde Sie schon finden. Oh, die Dame fühlt sich nicht wohl. Gute Nacht, Mr. Sims. Nicht umsehen, Susan. Augenblick, Sir. Nur eine Kleinigkeit. 2155. Sitzt da, mustert uns von oben bis unten wie Tiere, raucht seine verfixten Zigaretten und schlürft seine Drinks. Ich hätte ihn umbringen sollen, auf der Stelle. Er hatte sogar die Frechheit, uns seinen richtigen Namen zu nennen. Sims, der Chef der Geheimpolizei persönlich. Und diese Sache mit den Hosenbeinen. Mein Gott, warum habe ich sie denn nicht hochgezogen, als ich mich setzte? Er hat ja sogar recht. Hier und in diesem Zeitalter ist das eine ganz automatische Bewegung. Als ich mich hinsetzte und diese Bewegung unterließ, musste er ja denken, dieser Mann hat nie lange Hosen getragen. Der ist an Breeches und Uniformen gewöhnt. An die Moden der Zukunft. Ich könnte mich umbringen, dass ich uns verraten habe. Nein, du warst es nicht. Ich war's. Mein Gang auf diesen ungewohnten hohen Absätzen. Bestimmt, alles an uns wirkt so fremd, so ungewöhnlich. Nein, nein, noch prüft er uns. Noch ist er nicht sicher, dass wir es sind, die er sucht. Nicht restlos sicher. Deshalb dürfen wir jetzt keinen Fehler machen. Wir dürfen jetzt nicht einfach weglaufen, ihn nicht sicher machen mit der Flucht. Wir werden morgen in aller Frühe nach Acapulco aufbrechen. Vielleicht ist er schon sicher und spielt nur noch mit uns. Zuzutrauen wäre es ihm. Er kann sich ja in jede Zeit begeben. Er kann hier herumtrödeln, solange er Lust hat, und uns dennoch 60 Sekunden nach unserer Abreise wieder in unsere Zeit zurückkehren lassen. Er kann uns so lange im Ungewissen lassen und uns auslachen. Aber wenn wir... Still. War er bestimmt. Aber er kann uns doch jetzt nichts tun. Er kann es sich doch nicht leisten, hier Aufsehen zu erregen. Das werden Sie nicht wagen. Nein, Sie werden uns schon allein antreffen müssen, um uns mit der Zeitmaschine zurückzuschicken. Dann gibt es nur eine Lösung. Wir werden eben nie mehr allein sein und uns immer unter Menschen bewegen. Wir werden Märkte besuchen und in jeder Stadt im Gästehaus des Bürgermeisters übernachten und den Polizeichef bezahlen, dass er uns beschützt, bis wir eine Möglichkeit gefunden haben, Sims zu töten und zu entkommen. Und dann müssen wir untertauchen, uns neu einkleiden und so. Vielleicht als Mexikaner. Hallo? Die Hasen mögen sich im Wald verbergen. Der Fuchs wird sie immer aufstöbern. Wollen wir jetzt frühstücken gehen? Ja. Was ist denn da unten los? Eine Reisegesellschaft am frühen Morgen? Oh, das möchte ich sehen. ¿Qué pasa? Wir drehen hier einen Film. Amerikanische Produktion. Ah, William, da ist eine amerikanische Filmgesellschaft, die hier Außenaufnahmen drehen will. Das klingt interessant. Wir sollten uns das mal ansehen. Wir reisen dann heute noch nicht ab, meinst du nicht? Versuchen wir, Sims einzulullen. Und dann sehen wir zu, wie die ihre Filme drehen. So eine primitive Filmproduktion in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, das soll ja eine abenteuerliche Sache gewesen sein. Und die Ablenkung wird uns gut tun. Ja, aber jetzt wollen wir erstmal frühstücken. Guten Morgen. Diese Schauspieler. Schauspieler? Ich habe eine Idee. Ja? Ob man nicht zwei von ihnen engagieren kann. Wie meinst du denn das? Na, einfach mieten. Wir sagen ihnen, es sei ein Scherz. Sie sollen unsere Kleider anziehen und dann fahren sie mit unserem Wagen ab. Und zwar dann, wenn Sims sich gerade irgendwo befindet, wo er sie nur von hinten sehen kann. Wenn die beiden ihn für ein paar Stunden auf eine falsche Fährte locken können, dann schaffen wir es bis dahin bis nach Mexico City. Und uns dort zu finden, dazu braucht er Jahre. Hallo, was sehe ich denn da? Amerikanische Touristen, welche Freude. Diese Mexikaner, die stehen mir schon bis hierher. Kommen Sie, essen Sie mit uns. Dürfen wir hier Platz nehmen? Trübsal braucht Gesellschaft. Trübsal, das bin ich. Und hier ist Miss Schwermut. Und das sind Mr. und Mrs. Wie hassen wir Mexiko? Ja, wir alle hassen Mexiko. Aber das hilft ja alles nichts. Das ist unser Beruf. Wir mussten hierher kommen, um in diesem verlausten Nest ein paar Außenaufnahmen zu drehen für einen grässlichen Film. Joe Melton ist mein Name. Bin der Regisseur. Lasst uns nicht im Stich. Verschönt uns auch und erheitert uns. Sonst wird der Film noch trauriger, als es das Drehbuch ohnehin schon ist. Schön spaßig, was? Ja. Wunderbar. Siehst du, William, das ist gut. Sogar Sims hat uns schon gesehen. Ach, wie der sich ärgert. Na, kommt. Ach. Guten Morgen, Mr. Travis. Guten Morgen, gnädige Frau. Es geht Ihnen wieder gut, das freut mich. Aber ich hoffte, wir könnten allein miteinander frühstücken. Bedauere. Setzen Sie sich, Mister. Jeder Freund von diesen beiden reizenden Menschen hier ist auch mein Freund. Vielen Dank, danke schön. Sagen Sie... Konnten Sie gut schlafen? Sie etwa nicht? Ich bin diese Sprungfedermatratze nicht gewöhnt. Na, dafür gibt's Entschädigungen. Ich bin die halbe Nacht wach geblieben und habe diese unbekannten Zigaretten und Schnäpse durchprobiert. Sonderbar, faszinierend. Eine ganz neue Skala von Gefühlen, die diese altertümlichen Laster einem eröffnen. Wir verstehen nicht, wovon Sie sprechen. Immer noch dies Komödie spielen? Das nützt Ihnen nichts. Genauso wenig wie dieser Trick, sich unter die Leute zu mischen. Ich werde Sie schon noch alleine erwischen, und zwar rechtzeitig. Meine Geduld ist nahezu unerschöpflich. Macht Ihnen der Knabe irgendwelchen Ärger? Keine Sorge, es ist alles in Ordnung. Also nur ein Wort und er fliegt. Da kenne ich nichts. Also Charlie, hör mal kurz. Lassen Sie uns zur Sache kommen. Die Kamera, die Kamera... Ich habe volle 4 Wochen gebraucht, um mich von Ihrer Identität zu überzeugen. Wann können wir denn anfangen? Wenn Sie freiwillig mitkommen, Mr. Christen, und weiter an unserer super Wasserstoffbombe mitarbeiten, dann kann ich vielleicht erreichen, dass Sie ohne Strafe wegkommen. Von Physik redet der Junge, von Atombomben und das zum Frühstück. Pfui, Spinne. Wovon reden Sie da eigentlich? Überlegen Sie sich das. Entkommen können Sie nicht. Und selbst wenn Sie mich umbringen, dann werden andere Sie verfolgen. Wir verstehen immer noch nicht, wovon Sie reden. Lassen Sie den Unsinn, gebrauchen Sie Ihren Verstand. Sie sollten gemerkt haben, dass Sie nicht entkommen können. Wir können das unter keinen Umständen dulden. Sonst kommen noch andere Leute im Jahre 2155 auf dieselbe Idee. Leute, die wir brauchen. So wie wir sie brauchen. Für Ihren Krieg. Und schon gut, Anne. Wir wollen in seiner Sprache mit ihm reden. Wir können ihm nicht entkommen. Na, endlich. Wirklich. Sie beide sind unglaublich romantisch gewesen, als Sie dachten, Sie könnten einfach auskneifen und Ihre Pflichten hinter sich lassen. Wir sind vor dem Grauen geflohen. Unsinn, ein ganz normaler Krieg. Die halbe Welt von Pestbomben verwüstet. Wie auch immer, die Menschen der Zukunft nehmen es Ihnen sehr übel, dass Sie sich da eine schöne Insel suchen wollen, während alle anderen in den Abgrund stürzen. Ein Sterblicher findet Trost in dem Gedanken, dass andere mit ihm zusammensterben. Es ist beruhigend zu wissen, dass man nicht allein verheizt wird. Ich bin der Wächter des kollektiven Unwillens gegen Sie beide. Je länger Sie mich warten lassen, umso schlimmer wird es für Sie werden. Wir brauchen Sie für das Bombenprojekt, Mr. Travis. Wenn Sie jetzt freiwillig mitkommen, werden Sie nicht bestraft werden. Wenn wir Sie aber später mit Gewalt zurückholen müssten, werden wir Sie zunächst zwingen, Ihre Arbeit zu leisten. Und wenn Sie Ihre Aufgabe gelöst haben werden, dann... Ja, dann werden wir ein paar neue Erfindungen an Ihnen ausprobieren. Ich möchte Ihnen einen Vorschlag machen. Ich kehre mit Ihnen zurück, wenn meine Frau hier bleiben darf. Angenommen. Treffen wir uns in einer Viertelstunde auf der Plaza. Sie holen mich mit Ihrem Wagen ab. Wir fahren hinaus auf ein Feld und ich werde veranlassen, dass uns die Zeitmaschine dort aufnimmt. Nein. Roger. Lass nur, es ist besser. Das kannst du doch nicht Nein. tun. Nein. Abgemacht. Noch etwas, Mr. Sims. Letzte Nacht, da hätten Sie doch in unser Zimmer dringen und uns mit Gewalt entführen können. Warum haben Sie das nicht getan? Nehmen wir einmal an, dass ich mich amüsieren wollte. Ich gebe diese Atmosphäre hier auch nur ungern auf. Die Sonne, die Freiheit des Urlaubs. Nur mit Bedauern lasse ich den Wein und die Zigaretten zurück. Sie glauben gar nicht, wie sehr. Und wenn Sie desertieren? Sie kennen doch den Apparat. Sie hätten doch viel bessere Aussichten zu entkommen. Ich hätte keine Chance, ich weiß es. Also dann in 10 Minuten auf der Plaza. Ihre Frau wird beschützt und kann hierbleiben, solange sie will. Verabschieden Sie sich jetzt. Roger, Liebste, lass mich doch Liebste, nicht allein. Beruhige dich. Ich denke nicht daran, zurückzukehren. Mit meinem Wagen will er abgeholt werden. Weg aus dieser Zeit, das kann er haben. Ein Auto, das ist eine Waffe. Oh, Roger! Was ist? Was haben Sie gesagt? Ist das Feuer vorbei? Oder musst du nochmal hingehen? Nein, nein, nein. Brauche ich nicht. Ich habe gesagt, es war ein Unfall. Die Bremsen funktionierten nicht und ich habe den Marktständen ausweichen wollen, um größeres Unheil zu vermeiden. Ja. Und der Tote war ein Ausländer, ein Landsmann von mir. Sims. Ich habe sogar vor ihnen geweint. Gott weiß, wie sehr ich meine Erleichterung abreagieren musste. Du brauchst also nicht vor Gericht. Nein, sie haben das fallen lassen. Sie glaubten mir. Ein Unfall. Und jetzt ist alles vorbei. Wohin werden wir fahren? Mexico City? Uruapan? Ja, der Wagen ist noch in der Werkstatt. Heute Nachmittag um 4 soll er wieder in Ordnung sein und dann verschwinden wir hier so schnell wie möglich. Glaubst du, wir werden noch verfolgt, ob Sims allein gearbeitet hat? Ich weiß nicht, aber ich denke, wir haben einen Vorsprung. Hallo. Hallo. Ich habe gehört, was geschehen ist. Ist ja schrecklich. Ja, schön, dass wenigstens Ihnen nichts passiert ist. Und was macht der Wagen? Nur Blechschaden. Er soll schon heute Nachmittag wieder fertig sein. Machen Sie aber Dampf dahinter. Die Burschen, die arbeiten nicht gern. Mach ich schon. Was ich fragen wollte. Haben Sie nicht Lust auf etwas Abwechslung? Wir machen da drüben am Ende der Straße ein paar Einstellungen. Wenn Sie uns zusehen wollen, sind Sie herzlich willkommen. Ja, aber ich muss ja nun erst in die Werkstatt. Ach ja, ja, ja, natürlich. Ja, dann treffen wir uns doch heute Abend im Hotel. Ah, da sind Sie ja. Ei, ei, ei. War das ein anstrengender Tag. Na, wollen wir noch einen trinken bei mir auf dem Zimmer? Aber herrliche Flaschen da. Alles auf Spesen, wissen Sie. Ach ja, Bill. Aber nicht zu lange, nur ein Gläschen zu. Also das erste Glas auf eine wunderschöne Dame, wie geschaffen für den Film. Ja, im Ernst, wenn Sie wollen, möchte ich gerne eine Probeaufnahme von Ihnen machen. Ich, ein Filmstar? Lachen Sie doch nicht, Sie gefallen mir wirklich. Ich könnte einen Star aus Ihnen machen. Und mich nach Hollywood bringen. Wir verschwinden blitzartig aus Mexiko, verlassen Sie sich drauf. Das klingt wunderbar, nicht wahr, Bill? Tja, Mr. Melton, was für ein Stoff, glauben Sie, würde sich denn für meine Frau eignen? Tja, am liebsten möchte ich eine ganz alltägliche Geschichte mit ihr drehen. Die Geschichte eines Ehepaares, wie Sie eines sind. Ach, und weiter? Ein Film vielleicht, der im Krieg spielt. Ein Krieg, sagen wir mal ganz aus dem Stegreif, ein Krieg im 22. Jahrhundert. Und dieser Mann und diese Frau werden von diesem ganz schrecklichen Krieg bedroht. Diktatur, Giftgas, bakteriologische Kriegsführung, Superbomben und so weiter. Der Tod ist sicher, noch im gleichen Jahr. Aber, und das ist die Pointe der Idee, verstehen Sie, sie entfliehen in die Vergangenheit, werden verfolgt von einem Mann, den sie für einen Schuft halten, der ihnen aber nur ihre Pflicht klar machen will. Was ist die, Mr. Travis? Ja, also, dieses Ehepaar flüchtet sich in den Schutz eines Filmteams. Sicherheit in der Menge, nennen sie das. Ja, der Sekt ist gut. Er steigt nur ein bisschen zu Kopf. Besonders, wenn man ihn nicht so gewohnt ist, nicht wahr? Ja. Also, dieser Mann und diese Frau scheinen nicht zu begreifen, wie wichtig sie für die Zukunft sind. Besonders der Mann, der auf dem Wege ist, eine neuartige Metalllegierung zu finden, die für eine neuartige Bombe gebraucht wird. Daher sparen die Füchse, so wollen wir sie einmal nennen, weder Mühen noch Spesen, um die Frau und ihren Mann zu finden, zu fangen und wohlbehalten nach Hause zu transportieren. Sie locken sie in ein Hotelzimmer, wo niemand zusehen kann. Kriegslist. Ja, die Füchse arbeiten entweder allein oder in Gruppen zu acht. Mit dem einen Trick schaffen sie es meistens, wenn aber nicht, dann todsicher mit dem anderen. Wäre das nicht ein wunderbarer Filmstoff für Sie, Susan? Meinen Sie nicht auch, Bill? Bill, lassen Sie das! Es nützt nichts mehr! Bitte, bitte. Wir wollen doch die Sache nicht noch schlimmer machen. Öffnen Sie bitte! Der Hoteldirektor! Beeilung, wir müssen fort! Machen Sie auf! Lassen Sie mich hinein! Ich rufe sonst die Polizei! Schnell, beeilt euch! Das Zimmer ist leer. Sie sind doch eben noch hier gewesen. Ich habe Sie doch selbst hineingehen sehen. Und jetzt verschwunden. Die Fenster sind vergittert. Da können Sie nicht hinaus sein. Er holt die Polizei! Das ist doch nicht möglich. Das kann doch nicht mit rechten Dingen zugegangen sein. Wie es hier riecht. Ozon? Ist die Polizei noch nicht da? Nein, nicht die Polizei. Holt einen Geistlichen. Schließt das Zimmer ab und versiegelt es. Niemand geht hinein, bis der Pater da gewesen ist.